jemand anders vielleicht Gitarre spielen oder rum? Nein? Wenn ja, warum nein? Weil du das gut machst, Mann. Auf euch. Spielst du weiter, wenn ich aufhöre zu singen? So.